Liebe trauernde Hörgemeinde, wir haben uns hier zusammengefunden, um eines der letzten Hörspiellabels zu Grabe zu tragen. Gestorben am Medienüberangebot, an schlechten Plots und nicht zuletzt an fehlenden Käufern. Möge das Hörspiel in Frieden ruhen. Im Namen des Kommerzes, des Hörgenusses und des Kopfkinos. Aufnahmestopp. Herr Pfarrer, ist das Hörspiel wirklich tot? Ich fürchte ja. Aber, liebe Frau Umsatz, uns bleiben ja immer noch die 3D-Apps fürs Handy. Ich hoffe doch, es gibt einen ordentlichen Leichenschmaus. Hörspielprojekt.de Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Hörspielprojekt Podcast. Er ist wieder da. Hallo. Und wir freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Genau. Und bei der Vorbereitung dieses neuen Podcasts, da sind wir über ein Thema gestolpert. Die Zombies haben es ja schon angedeutet. Das Thema dieser ersten Folge lautet: Das Hörspiel ist tot. Es lebe das Hörspiel. Ja, und dazu haben wir eine Gruppendiskussion gemacht. Dann hören wir noch eine Hörspielrezension und eine Soundküche. Und wir waren auch noch auf einem Live-Event, nämlich auf der Hier-Hörnacht in Berlin. Ja. Und dieses tolle Event war auch gleichzeitig das vierte Berliner Hörtalk-Treffen, bei dem haufenweise Hörtalkler anwesend waren, auf der Bühne, aber auch im Publikum. Und anwesend war nämlich auch das ganze Podcast-Team, was ich euch bei dieser Gelegenheit gleich mal vorstellen möchte. Da ist einmal unsere Stimmungskanone, der Andi, und unser Podcast-Experte mit der Ukulele, das ist der Jens. Wir haben als Admin Wolfram im Team, denn ohne Admin geht gar nichts. Und mir hier gegenüber als Moderator steht Mr. Kubi. Ja, und mir gegenüber steht Nils alias Beipackzettel. Dem verdanken wir übrigens die ganzen tollen Jingles, die wir hier im Podcast zu hören kriegen. Danke, Kubi. Ja, das ist allerdings nicht nur allein mein Verdienst. Wir haben natürlich auch noch diese wundervolle Frauenstimme in den Jingles. Und das ist die Christiane Marx. Hallo, Nils. Hi, Chris. Ja, kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Das ist eins von zwei Interviews, das ich auf der Hier-Hören-Nacht in der Uferfabrik geführt habe. Da war nämlich am 20. August ein Live-Hörspiel-Event mit 3 Live-Hörspielen. Ja, und ich hatte meinen Zoom H2 mit und den habe ich einigen Leuten unter die Nase gehalten. So unter anderem dem Jens Ohrenblicker, der ein wunderschönes Hörspiel zu Gehör gebracht hat. Und auch der Sabine Graf, die in 2 Hörspielen mitgesprochen hat. Und eins davon hat übrigens der Michael Gerdes alias Jellen aus dem Forum geschrieben. Ja, und was die Sabine so erzählt, das hören wir uns jetzt mal an. Frag mal nach. Ja, hallo. Hier sitzt jetzt der Mr. Kubi mit der Sabine, einer der Organisatoren des heutigen Abends, nicht? Genau. Du hast in 2 Hörspielen mitgesprochen und hast vor allen Dingen auch ganz viel organisiert drumherum, nicht? Ja, viel Arbeit. Also das erste Hörspiel, was ja heute gemacht worden ist, war ja Asche. Das ist von dem Label Hier Hören. Und davon haben wir eine CD aufgenommen. Also wir haben dieses Hörspiel live schon mal vor einem Jahr an der Grenze in Polen gespielt. Und dann haben wir davon eine CD aufgenommen im Studio. Und eigentlich sollte heute die CD-Release-Party sein. Und dann haben sie sich gedacht, bevor wir jetzt einfach nur eine CD-Release-Party machen, machen wir gleich mehrere Live-Hörspiele. Und daraufhin haben sie mich angesprochen, ob ich nochmal hier mitsprechen möchte in einem Asche-Hörspiel. Und haben mich gleich gefragt, was sie gehört haben, dass ich selber gerade am Organisieren bin für ein Live-Hörspiel, ob ich nicht meins auch gleich aufhören möchte. Guten Tag auch, Herr Lampe. Guten Tag, Frau Clausen. Für das, wie hieß es, die Nachbarn des Herrn Lampe? Nicht? Die Nachbarn des Leon Lampe. Genau. Fast. Fast. Und wir sind die Lautsprecher, haben wir dann unsere Kombi genannt. Und ich habe Jellen damals angerufen und habe gefragt, Jellen, du schreibst so tolle Skripte, hast du nicht Lust für uns ein Live-Hörspiel zu machen? Und er war sofort dabei und hat sofort gesagt, cool, das ist mein erstes Live-Hörspiel. Ja, dann haben wir das angefangen zu machen. Das ist doch völlig egal. Leon, es ist etwas passiert. Ja, das erwähntest du eben. Psst, jetzt, ich will es doch erklären. In meinem Bett liegt eine Leiche. Oh. Wie, oh? In deinem Bett liegt eine Leiche. Was? Du weißt das schon, oh mein Gott. Aber du hast ja die ganzen Sprecher hier vor Ort organisiert. Genau. Und da sind ja auch bekannte Stimmen dabei. Oh ja! Oh mein Gott! Oh! Ja! Ist das schön! Oh mein Gott! Ist das krank! Was zur Hölle machen Sie hier? Was, ich? Sehen Sie sich doch mal an! Also ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel Wolfgang Barrow habe ich beim Orkanus kennengelernt. Durch gemeinsame Freunde sind wir dann noch was trinken gegangen und habe ich ihn direkt gefragt, ob er Lust hätte mitzumachen. Und er war sofort dabei. Ja, und Luise Luno, da habe ich mich mit meinen anderen Sprechern abgesprochen. So, wen hättet ihr denn noch gern? Wen könntet ihr euch vorstellen? Habt ihr Kontaktdaten? Und dann habe ich ihn in den verschiedenen Studios angerufen und habe gefragt, ob sie mir nicht die Telefonnummern geben könnten. Habe ich Sie erschreckt, Frau Steptokowski? Gut, das war nämlich nur eine Warnung. Verfluchte Scheiße, was wollen Sie von mir? Mäßigen Sie sich in Ihrem Ton, Sie Junki. Seit wann sitzt du dran? Seit einem Jahr, wenn ich das richtig... November letzten Jahres ungefähr. Oder nee, eigentlich schon früher. Ja, ist ja wirklich schon fast ein Jahr, oh Gott. Es ist seltsam, wie schnell sich die Dinge verändern. Eben war Nils gebrauchtes Kondom noch in Frau Clausens Händen. Schon hatte Frau Ostholz unerwartete Post. Eine Menge Arbeit. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, oh, ihr könnt mich mal, ich will hinhauen? Und gab es wiederum auch andere Momente, die unheimlich motivierend waren, wo du gesagt hast, genau, dafür habe ich es gemacht oder dafür mache ich das? Also die Momente, zu sich sage, ich lasse es jetzt einfach, gab es auf jeden Fall, weil es wirklich extrem viel Arbeit ist. Also gerade die heiße Phase, weil wie ich angefragt worden bin, dachte ich noch gar nicht, dass Leon so schnell aufgeführt wird. Deswegen, ich musste sehr viel nacharbeiten. Und da war so viel Arbeit und wenig Schlaf. Und dann gab es aber wieder Momente, wie gestern hatten wir eine Probe. Und wenn man dann so Wolfgang und Luise da so in einem Haufen hat und die einem so ein bisschen was erzählen von dem Job, das ist echt toll. Dann hat man wieder Lust. Wie viele Proben habt ihr denn gemacht? Wir hatten eine Probe, eine Stunde, also einen Durchlauf. Komm zu mir, los Dieter, weck den Löwen in dir, zeig mir, wie sehr ich dir gefalle, zeig mir alles. Oh nein! Die Lautsprecher, wird man da jetzt öfters was von der Truppe hören? Ja, hoffe ich doch. Also wir wollen auf jeden Fall Leon Lampe öfters aufführen und hoffen dann auch noch auf mehr Skripte für Live-Hörspiele. Wollen aber nicht unbedingt was nehmen, was es schon gibt, so wie es die meisten machen oder viele machen, sondern wirklich Stücke, die speziell für uns geschrieben sind. Wir wollen schon, dass unsere Hörspiele auch mal produziert werden. Also sieht ja jetzt auch nicht so schnell aus. Also es gibt da schon ein paar interessante Leute, die da sagen, sie würden es gerne vermarkten. Also die Interessenten sind schon da. Ja, also ich habe es ja erstmal weggeschickt mit Exposé und eine kleine Hörprobe, die Santiago Ziesma eingesprochen hat. Und mittlerweile rufen mich auch Leute, also mich rufen Sprecher an, toll, oder? Mich rufen bekannte Sprecher an und fragen, ob sie dann nicht noch mitsprechen dürfen. Das ist natürlich... Das ist total toll. Gibt es irgendwo Informationen im Internet? Oder? Ja, www.lautsprecher-event.de. Ah. Gut mitgeschrieben, ja. Da wird es dann auch die Termine geben. Geplant ist es im Dezember eine komplette Aufführung zu machen. Und das Theater steht auch schon fest, wo wir das machen werden. Und das eben dann über die Weihnachtszeit wollen wir das machen. Und dann, wenn alles gut geht und alles total toll läuft, wollen wir die Deutschlandtour machen mit dem Stück. Guckt auf die Seite, da stehen ja die nächsten Termine, hoffe ich mal. Hoffe ich auch. Ja, danke. Gerne. Guten Tag. Wo sind wir denn hier? Hessen. Und Sie sind Mitglied des Hörtalk. Oh, sind da viele so nette und begabte Hörspielmacher? Alle. Und die trifft man hier in Hessen alle am Hörtalk-Wochenende. Wie aufregend. Was wird denn da gemacht? Musikalische Workshops. Meine kleine Ukulele, sie bleibt bei mir Tag für Tag. Schauspielworkshops. Tobias. Heiko, ey, es ist kein Spaß. Ich hab Schweineangst davor. Dann nimm sie bitte sofort weg. Tobias, das ist nur ein Zauberwürfel. Technische Workshops. Ein VST-Plugin für Hall-Effekte. Bevor man sich nun mit den Spielen an Reglern und Knöpfen betätigt, sollte jeder Cutter wieder einmal die Ursprungsfrage stellen. Was hört der Hörer? Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Da, plötzlich schoss eine Knochenhand aus der modrigen Erde und ergriff ihr Fußgelenk. Toll. Wann ist das denn? 7. bis 9. Oktober 2011. Und wer kann da mitmachen? Jeder. Jeder? Wie aufregend. Kann ich da einfach spontan hinfahren? Nein. Nein. Nein? Aber was muss ich denn tun? Verbindlich anmelden. Das ist ja schön. Bis wann denn? 21. September. Und ich finde alle Informationen im Forum? Alle. Das ist ja so aufregend. Ja. Danke. Bitte. Oh, hast du mal ein Feuerzeug? Ich habe etwas Neues entdeckt und spreche einfach mit. Wir beim Hörspielprojekt. Danke, Marc Schülert. Ja, Marc Schülert war auch derjenige, der die zündende Idee hatte für das anstehende Hörtalk-Wochenende. Deswegen habe ich ihn verpflichtet für diesen schönen Werbespot. Super. Es geht weiter mit unserer Gruppendiskussion. Die wird moderiert von Mr. Kubi. Ja, genau. Und es kam halt so, dass wir den Hörspielprojekt-Podcast bei Wolfram so kurz besprochen haben. Uns flog dann dieses Thema zu, das Hörspiel ist tot, es lebe das Hörspiel. Und wir waren prompt in einer Diskussion drinne. Und ich war dann so frei, habe einfach mal den Zoom H2 auf den Tisch gestellt und habe versucht, das Ganze ein bisschen moderationsmäßig zu begleiten. Ja, und die Leute, die da gleich diskutieren werden, sind der Jens Ohrenblicker, seines Zeichens Podcastmacher, aber auch Tonmensch und Sprecher. Er hat also mehr den, sagen wir mal, professionellen Blick auf dieses ganze Thema. Dann haben wir den Wolfram Damerius, der ja ein Administrator des Hörspielprojekts ist und damit relativ gut Bescheid weiß in der freien Hörspielszene. Und dann haben wir natürlich noch meinen Co-Moderator Nils, der ja als junger, aufstrebender Hörspielmacher im Hörspielprojekt auch bekannt ist. Und der sieht halt so die freien Hörspiele, die es ja umsonst gibt, auch als Keimzelle für einen neuen Hörgenuss, so abseits vom Kommerz. Ja. Und das können wir uns jetzt mal anhören. Auf Konfront. Der Hörtalk-Diskurs. Ist es wirklich so, dass das Hörspiel auf dem absterbenden Ast ist oder seht ihr das anders? Ich glaube, dass es immer wieder den Prozess gibt, dass die Hörspiele bzw. die Labels eine Zeit lang weniger vertreten sind. Ich glaube, das ist halt wieder eine der Phasen, die dann aber auch irgendwann wieder umschwenken. Also im Augenblick ist eine quasi eine Bereinigung wieder da auf dem Markt. Meinst du, weil zu viele kleine oder große Labels? Ja, wenn man sich überlegt, vor 10 Jahren, glaube ich, war das, Anfang 2000, gab es eine Riesenschwemme von neuen Hörspielserien, von neuen Labels, von Verlagen, die viele neue Serien, die auf den Markt gekommen sind. Und jetzt ist das in den letzten Jahren sehr unübersichtlich geworden. Und ich glaube, das bereinigt sich gerade wieder ein bisschen. Ich denke auch, dass es im Moment ein Überangebot gibt. Es gibt zu viel. Und es gibt ja auch noch die Hörbücher, die natürlich auch eine Konkurrenz sind. Die sind billiger zu produzieren. Viele Menschen kennen gar nicht mal den Unterschied zwischen Hörbüchern und Hörspielen. Da fängt es dann schon an. Und die sagen, oh, da kriege ich jetzt 10 CDs für den gleichen Preis, wie ich beim Hörspiel für eine zahle. Dann kaufe ich mir das Hörbuch, habe ich länger was davon. Es gibt ja auch noch die öffentlich-rechtlichen Hörspiele, die weiter fleißig produziert werden. Also da werden sie... Solange es Rundfunkgebühren gibt, wird es auch Hörspiele geben, weil die einfach dadurch natürlich ein Budget haben, was so die kommerziellen Labels nicht haben. Lausch zum Beispiel, die haben ja wahnsinnige, aufwendige Hörspiele produziert. Da habe ich mich sowieso gefragt, wie die das so lange durchhalten, weil natürlich die Zielgruppe auch schon sehr speziell ist, gerade bei den Lausch-Hörspielen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, so toll wie es ist. Glaubst du denn, dass sich gute Qualität immer durchsetzt? Oder so wie das jetzt ja doch eher klingt, ist es ja so, dass sich gute Qualität nicht unbedingt durchsetzt, sondern... Nein, ich denke, wenn man wirklich kommerziell erfolgreich sein will, muss man Kompromisse eingehen und sicherlich auch in Bezug auf die Qualität. Also, aber ich denke, also viele erfolgreiche Hörspiele entstehen auch am Fließband, weil sie einfach finanziert werden müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wie beim Hörtalk oder beim Hörspielprojekt, wenn wir der Freie machen, da ist sehr viel Idealismus dabei. Da kann sich einer mal ein halbes Jahr Zeit nehmen, um das zu schneiden und zu mischen. Und das muss dann nicht nach marktwirtschaftlichen Regeln funktionieren. Bei einem kommerziellen Hörspiel, wenn ich sage, ich möchte das wirklich gewinnbringend, ich mache ein Label und möchte damit möchte davon vielleicht sogar leben können, dann muss man natürlich sagen, okay, wir haben nur die und die Studiozeit, wir haben die Sprecher, die müssen bezahlt werden und ja, das geht natürlich auch auf die Qualität. Und wer jetzt so viel Liebe reinsteckt wie jetzt Günther Merlau zum Beispiel, ist ja auch ein unglaublicher Idealist, so wie ich ihn einschätze, und ein Künstler auch. Und dass sich das nicht immer mit Kommerz verträgt, das kann ich mir da vorstellen. Genau, ich denke auch, dass in dem Bereich ein sehr großer Unterschied ist. Also da stimmt zwar die Qualität, aber es ist halt ein totales Nischenprodukt gewesen, innerhalb eines Nischengenres. Und ist es natürlich schwierig, dass die Qualität alleine sich durchsetzt, um kommerziell erfolgreich zu sein. Aber ich denke, im Normalfall sollte es eine Mischung aus beidem sein. Es sollte die Qualität sein. Und man muss natürlich auch wissen, wen man ansprechen möchte, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und wenn man das jetzt mal zu unseren Hörspielen in Bezug sieht, das freie Hörspiel, da steigt die Qualität ja doch. Ich denke, dass es eigentlich das freie Hörspiel und das kommerzielle Hörspiel gar nicht wirklich in Konkurrenz zueinander treten, weil ich auch glaube, dass das zu einem großen Teil unterschiedliche Zielgruppen sind. Mhm. Ich glaube, das freie Hörspiel ist auch sehr stark, spricht auch sehr stark eben diese Internet-Community an, die sich sowieso viel mit diesem freien Markt identifizieren und mit diesem Lebensgefühl freies Internet, freier Markt irgendwie sich verbunden fühlen. Und ich glaube eigentlich eher, dass das freie Hörspiel dazu beiträgt, dass die Zielgruppe für Hörspiele insgesamt sich vergrößert und dass vielleicht sogar die kommerziellen Hörspiele dadurch auch noch neue Kunden gewinnen können, weil sich plötzlich Leute für Hörspiele interessieren, die sich vorher nicht dafür interessiert haben. Und das kann halt gut sein, dass die dann auch mal eins kaufen. Du meinst, das ist sozusagen mehr so die Einstiegsdroge, das freie Hörspiel, ja? Für den einen oder anderen vielleicht. Also kann es sein. Es ist also, ich glaube eigentlich nicht, dass das wirklich in Konkurrenz steht. Ich glaube auch, dass es eine Ergänzung ist. Es ist eine Ergänzung, weil wenn man sich für Hörspiele interessiert und sich freie Hörspiele anguckt und guckt, welches Repertoire es da gibt, dann kann man einfach nochmal spezieller in die Materie eintauchen, weil man wirklich sehr experimentelle Sachen hören kann, Sachen, die es im kommerziellen Bereich nicht gibt. Weil es die Marktsituation nicht hergibt. Und ich glaube, das ist die große Chance, dass das freie Hörspiel einfach sehr viel mehr experimentieren kann. Das sehe ich genauso. Man kann einfach Sachen ausprobieren, die man so nie auf dem Markt irgendwie gewinnbringend unterbringen könnte. Ich sehe es ein bisschen zweischneidig, dass immer mehr professionelle Leute in die freie Hörspielszene drängen. Okay, ich bin immer sparsam, was jetzt das Mitsprechen zum Beispiel bei freien Hörspielen betrifft. Für mich ist es eine Erfahrung. Ich kann mich da auch ausprobieren auf gewisse Weise. Auf der anderen Seite sehe ich wirklich professionelle Schauspieler, die dir fast jedem Hörspiel mitsprechen. Mhm. Finde ich, da sollte man vielleicht eine Möglichkeit suchen, die Hörspiele, die jetzt, naja, ich sag mal, wirklich professionellen Ansprüchen genügen, dass man da irgendwie zumindest versucht, auch irgendwie Geld reinzubekommen. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich finde es immer schwierig, dass auf der einen Seite die Amateure, die Spaß dran haben, die auch gerne mal in einem Hörspiel mitsprechen wollen, auch wenn es nicht perfekt ist, das finde ich eine tolle Sache, das ist eine kreative Sache. Auf der anderen Seite wird der Anspruch immer höher, jetzt auch beim Hörspielprojekt, und ich denke, teilweise klingen die Hörspiele ja wirklich wie die gekauften oder besser teilweise sogar. Und da denke ich immer, das ist schwierig, weil wir als Sprecher oder als Tonleute uns da ja auch, also zumindest diejenigen, die davon leben, ich meine, wer das als Hobby macht, kein Problem, aber diejenigen, die davon leben, die graben sich selbst auch damit ein bisschen das Wasser ab. Aber inwiefern, das würde mich jetzt auch mal interessieren, weil es ist ja keine Konkurrenz. Ich sag mal, wenn ein Schauspieler oder Sprecher sich dazu entscheidet, in einem unkommerziellen Hörspiel mitzusprechen, sehe ich es in erster Linie als Unterstützung für das Medium. Weil die Leute, die das machen, das zum größten Teil oder, ja, würde ich mal behaupten, aus Liebe zum Medium machen oder aus Interesse zum Medium. Ich sehe nicht, dass das ein Sprecher irgendwas abgrast, weil er ja ganz klar ein unkommerzielles Projekt unterstützt. Also ein Projekt, das gab ja keine Alternative. Nämlich engagiere ich einen Sprecher für Geld oder nicht? Also es ist ja nicht so, dass man jemand anders sozusagen was wegnimmt. Ja, ich denke auch. Ich glaube nicht, dass ein kommerzielles Hörspiel weniger produziert wird oder abgesagt wird, weil dieser freie Markt daneben existiert. Ich glaube nicht, dass das... Ja, was mir halt aufgefallen ist, gerade im Forum gibt es öfter so Anfragen von außen. Wir machen das und das, irgendein irgendein Projekt und wir suchen professionelle Sprecher dafür. Und wo ich das dann immer sage, ja, da melden sich dann tatsächlich einige, um Referenzen zu bekommen, weil sie als Sprecher weiterkommen wollen. Und ich finde das eine tolle Sache, gerade für Sprecher auch als Einstieg bei einem nicht kommerziellen Hörspiel mitzumachen, um sich auszuprobieren. Ja. Natürlich, auch für alle anderen Autoren, Tonmenschen, alles Mögliche, klar. Wunderbar. Nur manchmal habe ich so das Gefühl, dass so das Bewusstsein bei vielen dahin geht, ach, im Internet ist ja alles kostenlos und kannst du mir mal einen Jingle produzieren, kannst du mir mal das und das, und dann nennt man den Preis und dann sagen die, oh, das hat aber neulich jemand für weniger gemacht. Da sehe ich aber einen Unterschied, ob ein Sprecher sich für ein unkommerzielles Projekt engagiert oder ob ein Label, was ein kommerzielles Projekt macht, nach kostenlosen Sprechern sucht. Da sehe ich dann, also da sehe ich die Kritik eher an dem Label, was aus finanziellen Gründen oder was auch immer sich quasi für Lautsprecher sucht. Also das finde ich, ist, kann man nicht dem freien Hörspiel ankreiden. Nein, ich kreide dem freien Hörspiel gar nichts an. Ich habe nur viele Stimmen gehört, die zum Beispiel sagten, ja, die jetzt auch beim Hörspielprojekt mitgemacht haben, die sagten, ja, wenn man das irgendwie verkaufen könnte, ich wäre sofort dafür. Ne? Also die alle sehen sich schon danach. Ich meine, ich glaube, keiner will damit reich werden. Ja. Dafür steckt so viel Idealismus drin. Aber ich glaube, viele sagen, also wenn wir damit zumindest einen kleinen Unkostenbeitrag irgendwie reinwirtschaften könnten, ich glaube, da hätten die wenigsten was dagegen, die da mitmachen. Ja, das habe ich natürlich auch in So. Das war der erste Teil unserer Gruppendiskussion. Da kommt noch ein zweiter Teil, aber jetzt kommt erstmal der Andi. Der Andi wird sich jetzt mit dem Thema befassen, das wohl zu den meistdiskutierten im ganzen Forum hört, nämlich Feedback. Andi hat nämlich eine tolle Rezension vorbereitet für eins seiner liebsten Hörspiele, wie ich vermute. Und das geht natürlich uns vor allem darum, euch ein bisschen zu inspirieren, dass ihr das auch mal tut. Wir möchten nämlich gerne in diesem Podcast in den folgenden Folgen Beiträge von euch haben, Rezensionen unter anderem. Und wenn ihr welche machen wollt, schickt sie per PN an mich, an Mr. Kubi oder an irgendeinen Administrator oder per E-Mail an podcast@hörspielprojekt.de. Egal, das landet auf jeden Fall bei uns. Also, viel Spaß. Die Rezension. Ja, hallo liebe Hörer, ich rezensiere heute die Science-Fiction-Komödie und Parodie aus dem Jahre 2009, Jason Mason Steinberg. Jason Mason Steinberg, ein sommersprossiger, käsebleicher Jungspund, gutherzig aber ohne Benehmen, ist ein Agent des galaktischen Geheimdienstes in Ausbildung. In seinem ersten Fall beschäftigt ihn eine rätselhafte Mordserie an Bibliothekaren. Was haben die Roboter damit zu tun, die sich irgendwie sehr auffällig unauffällig zu verhalten versuchen? Warum sind Getränkeautomaten so unglaublich pingelig? Und was hat dieser ehemalige Schachroboter Think Big mit der ganzen Sache zu tun? Die Welt, in der Jason Mason Steinberg spielt, erinnert stark an die Fantasie von Douglas Adams, der Per Anhalter durch die Galaxis schrieb. Die Figuren sind herrlich skurril. Da versuchen sich Snackautomaten als Ernährungsberater und Pathologieeinheiten sechseln neben dem Obduktionsvorgang philosophisch über ihr Schicksal innerhalb der Evolution. Die Story wartet allgemein mit Einfällen und Wendungen auf, die überraschen, aber vor allem unterhalten und amüsieren. Das ein oder andere Logikloch wird somit mehr als ausgeglichen. Die Dialoge sind sehr witzig und haben viel an trockenen Humor und einigen Pointen zu bieten. Manche Gags mögen nicht ganz zünden, aber ich zumindest hatte meistens meinen Spaß. Womit kann ich Ihnen dienen? Gib mir ein Gurkensandwich und eine Kokosnuss-Kugelfischbrause. Bitte drücken Sie Ihren Daumen auf das Kontrollfeld. Immer diese Formalitäten. Die Messung Ihrer Blutwerte zeigt einen erhöhten Blutzuckerspiegel und Cholesterinwert. Klar, ich hatte auch Kaffee und ein Spiegelei zum Frühstück. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass einige Dialoge kein Ende finden und zu lang geraten sind. Etwas knackiger und mehr auf den Punkt gebrachte Wortspiele hätten ein, zwei Szenen gut getan. Musik gibt es in diesem Hörspiel genug und sie erscheint mir meistens auch sehr passend gewählt. Zum Sounddesign. Relativ minimal und nicht so effektlastisch hat es Detlef Tams hier geschafft, dem Hörspiel seinen eigenen Stempel stilistisch aufzudrücken. Ekelgeräusche bei einer Obduktion sind genauso vorhanden wie kurze Sounds, die den Humor stellenweise unterstreichen. Ich beginne die Autopsie so gegen 16.18 Uhr mit einem Y-Schnitt. So, sollte Ihnen schlecht werden, der Trieb ist ein Giebel. Ja. Die Sprecher machen hier eigentlich alle einen soliden bis sehr guten Job in der Verkörperung ihrer Charaktere. Vier stechen hier besonders für mich heraus, die ich kurz anspreche. Detlef Tams punktet als Erzähler mit Übertreibung und Ironie in der Stimme, was sehr gut für die Parodie kommt. Sein Büro glich einem Boxring. Um genau zu sein, war es ein Boxring. Think Bigs Lieblingssport vergelte so manchem Untergebenen schon den Ansatz einer Gehaltserhöhungsidee und erlaubte ihm eine sehr freie Interpretation des Begriffes Mitarbeitermotivation. Tobias Diakov, der hier Jason Mason Steinberg spricht, gibt diesem einen genervten, aufmüpfigen Grundton und lässt ihn zu keiner Zeit als etwas anderes erscheinen als das, was er ist. Ein Antiheld. So konsequent, dass mir ein wenig die Identifikationsmöglichkeit gefehlt hat, aber dafür ist Jason immer sauber gesprochen und betont. Markus Raab spricht in diesem Hörspiel Jasons Gegenspieler, den Roboter Think Big. Er lässt diesen allerdings stets freundlich, ja gar unschuldig vergnügt klingen, was ihn zu einem wirklich interessanten Bösewicht macht. Hut ab! Ich wurde vor 180 Jahren als Schachcomputer entwickelt, war mir aber zu langweilig und Roboter zu bauen ist doch viel lukrativer. Da wir gerade bei Menschen sind, heute Morgen wurde ein Buchhändler samt seines Ladens abgebrannt. Nicht zuletzt gewinnt das Hörspiel auch durch Michael Gerdes an Humor. Er spricht einen übereifrigen Snackautomaten dermaßen enthusiastisch, dass man meint, er hätte sich vor dem Gang zum Mikrofon Endorphine eingeschmissen. Köstlich! Mann, bin ich aufgeregt. Ich stehe hier seit 27 Jahren. Hab mir sogar einen Satz zurechtgelegt, wenn mal jemand vorbeikommt. Oh, mir ist kotzübel. Hast du irgendwas zu trinken? Moment. So schnell geht das jetzt aber nicht. Also, insgesamt gesehen ein sehr schönes Hörspiel. Es darf nicht mit allzu viel Hintersinn gerechnet werden, aber damit dürften die meisten klarkommen. Fans des skurrilen Humors sollten auf jeden Fall zugreifen, denn das Hörspiel Jason Mason Steinberg bietet diesen reichlich und ist kurzweilige Unterhaltung, die nach mehr klingt. Zu schade, dass bisher noch keine Fortsetzung entstand, aber das trübt die Unterhaltung nicht, die dieses Hörspiel bietet. Damit melde ich mich wieder ab und sage euch, hört rein! Frag mal nach. Ja, hier ist Mr. Kubi für den Hörspielprojekt Podcast. Ich sitze hier mit Jens Hohenblicker und Andreas, seinem Geräuschemacher. Die beiden haben ja heute in der Hier-Hören-Nacht ein Hörspiel aufgeführt, nämlich das Schweigen der Unsichtbaren. Aber ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Man nennt mich den Ohrenblickfänger. Und das hier ist meine Geschichte. Ich bin Spezialist für das Einfangen von Klängen und Geräuschen. Und es gibt Menschen, die mich dafür bezahlen. Die Tür ist offen. Ihre Klingel ist kaputt. Angenehm. Ich bin Jens, der Ohrenblickfänger. Das weiß ich. Das Türschild ist ja nicht zu übersehen. Ist auch mein ganzer Stolz. Ich hoffe, dass Ihre Arbeit hält, was Ihr Türschild verspricht. Man hat sie mir empfohlen. Ich habe einen Auftrag für Sie. Der Hintergrund ist dass wir einen Podcast machen. Der Tom, der macht einen Funkturm-Podcast. Mhm. Und ich mache den Ohrenblicke-Podcast und wir werden um 12 Uhr, haben wir schon 12? Da werden wir 5 Jahre alt. Beide zufällig am selben Tag unseren Podcast gestartet. Hey, Sie! Ah, Sie schickt der Himmel. Guter Mann, brauchen Sie Hilfe? Ja, meine Karre ist verreckt. Vielleicht könnten Sie mich abschleppen? Jens? Jens, der Ohrenblickfänger? Tom? Tom, der Funker? Also, ihr habt da so viel auf der Bühne gemacht. Also, ihr wart, wie viele Leute? Ja, habt ihr, seid ihr im Team? Wir waren, ich glaube, es waren 8 Sprecher, ein Kind, also 9 Sprecher, ein Geräuschemacher. Ja, ein Geräuschemacher, der also ich habe Live-Geräusche geliefert und wir hatten noch einen Geräuschemacher, der Sounds vom Computer geliefert hat. Also, ich habe ihn immer DJ genannt. Hallo? Jemand da? Hallo? Essen auf Rädern, bitte machen Sie auf. Brauchst nicht so zu brüllen, Kleiner. Hast dich wohl verfahren, was? Tolles Team. Gerade vor allem der Andi, der hat sich immer sehr reingekniet. Der hat jetzt auch Bilder gemacht, die wir projiziert haben. Es waren jetzt nur wenige, nur wir wollten ja auch nicht ablenken vom Hörspiel. Sie sollten nur so eine kleine Stimmung vermitteln. Wir haben ja auch in den Bildern nicht viel vorweg. Zum Beispiel die Australienkarten, dass die Leute mal sehen, wie groß ist dieses Land. weil es ging ja um den Herrn Ludwig Leichert, der von damals 1848 Australien von Ost nach West durchqueren will und niemals wiedergefunden wurde mit seinem Team. Und wenn man mal sieht, wie groß dieses Land ist, dann sieht man auch, was für ein Wahnsinn das ist mit der damaligen Ausrüstung. Die hatten ja noch keinen Jeep oder so. Wer sind Sie? Gestatten? Dr. Ludwig Leichhardt. Forscher, Entdecker, Pionier. Interessant. Bei uns in Deutschland würde man Leute wie Sie in die Gummizelle stecken. Die Australier setzen die Irren einfach im Outback aus. Das Skript, hast du das alleine oder hast du das mit dem Funkton? Der Tom hat so ein paar von seinen Szenen hat er praktisch vorgeschrieben. Ich habe sie nochmal überarbeitet, dass das alles mehr aus einem Guss kommt. Also es waren ja praktisch zwei Geschichten, die ein bisschen parallel liefen am Anfang und dann hinterher zusammen. Und diesen einen Zweig hat er die Vorlagen mir geliefert. Ich habe es nochmal ein bisschen überarbeitet, weil er war beruflich sehr eingespannt, auch nicht so viel Zeit. Wir hatten auch nicht zusammen proben können. Wir haben über Skype und Telefon geprobt, also Tom und ich. Also ganz haben wir es nie geprobt. Mit allen Sprechern zusammen haben wir nie geschafft. Nee. Aber es lief trotzdem ganz gut. Ich war selbst erstaunt. LL, eindeutig. Wartest du bitte, bis mein Reißverschluss zu ist? Danke. Ich hatte das Glück, dass ich mit den Live-Geräuschen eigentlich, kann man sagen, von Anfang an bei den Proben dabei war, die wir seit einer Woche am Laufen hatten. Ich glaube, wir müssen jetzt auch anstoßen auf euch. Es ist 6 Minuten sind um. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Und jetzt gehen wir einen saufen. Ja, endlich. Mein erstes Bier für heute. Und du kriegst einen Döner. Ach, toll. Jens? Super, mein größtes Lob. Das Schweigen der Unsichtbaren, welch ein Titel. Und die Pointe von dem Stück, die war das Allerbeste. Das war nämlich, sage ich nicht, es wird nämlich nochmal aufgeführt. Und zwar, wenn ihr da am Ball bleiben wollt, wenn ihr wissen wollt, wo das zu sehen ist oder auch die anderen Aktivitäten, die da an dem Abend gelaufen sind, dann schaut doch mal ins Internet. Genau. Jens findet man unter www.ohrenblicke.de und den Podcast von Tom Funker findet man unter www.funkturmpodcast.de. Und Sabines Lautsprecher findet man unter www.lautsprecher-event.de und die Veranstalter der ganzen Hierhörennacht findet man unter www.hierhören.de. Es geht weiter. Wir haben noch einen klasse Beitrag, den hat uns der Badder zugesandt. Den wollen wir euch nicht vorenthalten. Eine Soundküche. Und auch hier wollen wir natürlich gleich nochmal den Aufruf starten. Wir wünschen uns mehr Soundküchen. Uns hat das tierisch gefallen. Wir wünschen uns Soundküchen von euch allen. Also wenn ihr Geräusche machen könnt, wenn ihr in euren Hörspielen die Knochen knacken lasst, mit dem Hund Gassi geht, eine Kneipenschlägerei inszeniert habt, klärt uns auf, wie habt ihr das gemacht, wie funktioniert das, zeigt uns eure tiefsten, innersten Geheimnisse. Und jetzt geht's weiter mit Badder, aber Achtung, nichts für schwache Mägen. Die Soundküche. Moin moin und herzlich willkommen in meinem kleinen Klangkochstudio mitten in Schleswig-Holstein. Das heute von mir zubereitete auditive Gericht ist gleichzeitig ein kleines Making-of aus dem Hörspiel Dr. Ghana 3 und hat in etwa den klangästhetischen Anspruch von Schwarzsauer, Spanferkel am Spieß oder Saumagen. Kurz, es handelt sich um blutig-glitschige Splatter-Effekte. Die Zutaten sind größtenteils vegetarisch, aber fangen wir einfach mal an. Hier Einweghandschuhe. Ein paar alte T-Shirts, die ich nicht mehr gebraucht habe. Als nächstes kommt ein Regalwinkel und ein Messer zum Einsatz. Beide schlage ich so ein bisschen aneinander, wobei der Winkel an einem Stück Angelsehne hängt, damit er schöner klingt. Davon habe ich so einige Varianten aufgenommen und als nächstes das Cuttermesser in die Apfelsine hineingestochen und geschnitten. Die weiteren Zutaten. Ein paar durchgebrochene Gewürzgurken. ein paar zerquetschte Karotten, einen Apfel, den man mit den Händen aufreißt. Ah, großartig, oder? Als weiteres kam zum Einsatz die schon bereits zerschnittene Apfelsine, eine Tomate und das Ganze wurde dann schön mit den Händen bearbeitet. Das ist mal echter Klangkompott. Ja, mein Studio sah aus. Naja, egal. Das Ganze wurde dann entsprechend zusammengefügt in ungefähr 36 Einzelspuren und erhielt den Arbeitstitel Extraktion eines Herzens oder Herz-OP. Ach, und bevor ich es vergesse, man hört außerdem noch den guten Jan Schröder alias Aurelin und einen Wassertropfen, der in einen Eimer fällt. Ja, aber jetzt fangen wir mal an. Und das soll es erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Verabschiede mich und sage auf Wiederhören. Auf Konfront. Der Hörtalk-Diskurs. Ich glaube, viele sagen, also wenn wir damit zumindest einen kleinen Unkostenbeitrag irgendwie reinwirtschaften könnten, ich glaube, da hätten die wenigsten was dagegen, die da mitmachen. Ja, das habe ich neulich auch in einem Thread gelesen. Kriege ich was für meine Arbeit, die ich reinstecke oder nicht? Das Hörspielprojekt braucht ja auch Geld, um die Serverkosten reinhalten zu können. Oder auf der anderen Seite kriege ich halt Anerkennung. Das ist ja auch mal die Diskussion, was ja praktisch die Währung des freien Hörspielmachers ist. Ich möchte irgendwie ein Feedback haben, dass ich was gemacht habe, nicht? Da kann man dann schon über die Intention und die Motivation nachdenken. Also das ist ein schwieriges Thema insofern, weil natürlich brauchen wir Geld für die Serverkosten und sind angewiesen auf Spenden oder Beiträge und so. Andererseits, wenn man versuchen würde, ein Hörspiel oder ein Hörspielprojekt zu kommerzialisieren dann hätte man wahrscheinlich auch schon wieder die Kompromisse, die ähnlich auch im kommerziellen Bereich vorhanden sind. Und das würde vielleicht unter Umständen auch wieder was von der Kreativität und von der freien Entfaltung nehmen, unter Umständen. Also ich denke, da müsste man gucken, dass man die Kosten andersweitig reinkriegt, damit halt das gewährleistet sein kann, was das freie Hörspiel ausmacht. Dass man halt experimentieren kann und dass ein gewisser Charme beibehalten wird. Und dass jeder mitmachen kann. Wobei ich habe ja auch schon das Argument gehört, dass viele Amateure, gerade bei den Sprechern, dass sie sagen, ach, ich kriege hier nie eine Rolle, weil so viele Schauspieler, Profisprecher dabei sind. Ne? Und also das ist einfach die Entwicklung, die ich sehe, die werden immer besser. Und es ist nicht mal so dieses Amateurprojekt, das es vielleicht am Anfang mal war. Natürlich nicht, weil da ist ja natürlich auch ein Entwicklungsprozess, der da ist. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir bei uns im Hörspielprojekt eine Spannbreite weiterhin haben. Also das sieht man jetzt beim Kinderskript-Wettbewerb, also ein Genre, was eigentlich ziemlich bei uns vernachlässigt ist. Und ich denke, das ist eigentlich gerade wieder, dass es auch da innerhalb des Hörspielprojekts auch verschiedene Strömungen gibt und verschiedene Ansätze gibt. Und das ist, finde ich, auch gerade das, was das Projekt so wertvoll macht, diese Farbigkeit, die dadurch entsteht. Dass es eben einerseits Leute gibt, die haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch und möchten das gerne aufwendig machen und möchten gerne viel Energie investieren. Und es gibt eben andere Leute, die möchten gerne, das nicht so heiß kochen, sondern, ich denke auch auf der Seite der Leute, die Sachen produzieren. Ich weiß jetzt spontan jetzt kein Projekt, aber es gibt schon das eine oder andere Projekt sicher auch, was immer noch diesen Amateurcharme hat. Ich denke auch, dass beide Richtungen möglich sind. Sicherlich ist es, kraft es vielleicht ein bisschen auseinander, aber ich denke, es hat jeder die Chance, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, wie auch immer die sind. Ja. Hm. muss ich das Hörspiel nicht auch wandeln, um erfolgreich zu sein? Also natürlich beobachte ich das zum Beispiel, dass... Also erstmal hat sich ja die zusätzlichen Medien, die es gibt, in den letzten Jahrzehnten extrem gewandelt. Also es ist wahrscheinlich für viele viel schwieriger zeitlich zu konsumieren, weil es halt im Prinzip eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit mit sich zieht als andere. Um einem Hörspiel gerecht zu werden, also zumindest nach meiner Auffassung, bedeutet es einfach, sich wirklich intensiv damit auseinander. Also was heißt intensiv? Indem ich halt mich wirklich hinsetze und höre. Also ich könnte kein Hörspiel in der U-Bahn machen. Dann würde ich dem Hörspiel überhaupt nicht gerecht werden, nach meinem Empfinden. Das ist bei mir umgekehrt. Also ich könnte mich nicht hinsetzen und ein Hörspiel hören, da hätte ich das Gefühl, ich muss was tun. Ja, also wirklich unruhig machen. Also ja. Ich bin eher genau, ich finde eigentlich gerade toll an Hörspielen, genau wie an Hörbüchern übrigens, die ich auch in Massen konsumiere, dass ich das eben parallel machen kann zu Tätigkeiten, entweder zu Fahrstrecken irgendwo hin, aber auch zum Beispiel hervorragend beim Küche aufräumen, beim Haushalt, wenn ich einkaufen gehe und solche Sachen. Also da habe ich immer meine Stöpsel im Ohr. Wobei ich jetzt den Unterschied dazwischen Hörbuch und Hörspiel sehe. Hörbuch hast du halt nur den Text, kann man prima in der U-Bahn hören, genauso gut, wie man in der U-Bahn lesen kann. Ein Hörspiel, wenn man sich wirklich drauf einlassen will, sich wirklich in die Soundkulisse selber reinsetzen will, finde ich, braucht dann schon Ruhe. Deswegen hören es ja viele gern zum Einschlafen, weil sie da einfach Licht schon mal aus haben und sind dann drin in dieser Welt. Und klar, viele hören es vielleicht auch nebenbei, aber da finde ich, da hat Wolfram schon recht, dann wird man dem Hörspiel nicht gerecht. Wenn ich ein Hörspiel anreichere, um halt Metainformationen, ist das eventuell für alle Hörspielmacher nicht der Weg, um das Medium Hörspiel mehr Präsenz zu Es gibt ja einige Hörspiele, die auf diese Art und Weise funktionieren. Ich denke, es ist ja auch eine Sache des Aufwands. Ich meine, ein Hörspiel zu produzieren ist schon mal sehr aufwendig, wenn man es jetzt kommerziell machen will. Noch eine Website dazu, wunderbar, um das vielleicht zu pushen, kann sicherlich gut funktionieren. Natürlich funktioniert das dann wieder bei den Serien besser. Wenn ich jetzt nur ein Einzelhörspiel mache, dann noch eine extra Website und noch T-Shirts drucken lasse und hast du nicht gesehen, wer zahlt das, ne? Da muss man einfach aufpassen, weil ich finde, das Hörspiel ist ein wahnsinnig tolles Medium, um die Fantasie in Gang zu setzen. Wenn man zu viel vorgibt, dann kann man auch einen Film machen. Ich würde aber sagen, also gut, da bin ich nicht ganz unten vorgenommen als Cover-Illustrator von Rick Future, aber wenn du natürlich eine Serie hast oder ein Produkt hast, was optisch zu verbinden ist, also im kommerziellen Bereich sind es manchmal Filme oder Serien, die als Hörspiel, dann ist es natürlich völlig okay, wenn du mit den Figuren arbeitest, weil die eh schon existieren. Mhm. Oder bei Rick Future durch die Cover haben wir natürlich ganz klar die Figuren präsent optisch. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass man halt Schnickschnack drumherum macht, Poster, Ich gebe dir aber sonst recht, natürlich, wenn du was hast wie Van Dusen, was man jahrzehntelang sozusagen nur im Kopf hatte und dann plötzlich wird er optisch dargestellt, dann ist es natürlich schwierig, weil man dann wahrscheinlich vielen nicht gerecht wird. Das finde ich ja bei den drei Fragezeichen toll, die hat man ja nie irgendwie auf dem Cover gehabt, die drei. Ne? Das waren immer irgendwelche anderen Bilder, aber die drei Fragezeichen selbst hat man nie gesehen. Und das fand ich immer gut. Ne? Ja, ich hatte sich dann natürlich zum ersten Mal Oliver Rohrbeck gesehen. Da war es vorbei. Meine Frage war ja vorhin so ein bisschen, ist da dieser Mehrwert eine Möglichkeit, Hörspiel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich denke schon. Das war wenn man ähnlich beim Hörspiel auch halt ein zusätzliches Gimmick dabei hat, ist natürlich finanziell nicht für jeden zu stemmen, aber ich finde, zumindest sollte man sich darüber Gedanken machen, bestimmte Anreize zu liefern. Ich glaube nicht, dass das schadet, im Gegenteil. So. Was motiviert Leute praktisch, Hörspiele zu produzieren und die dann auch noch für Creative Commons sozusagen anzubieten? Ja, und meine Meinung dazu ist nämlich, dass es eigentlich einen Wertewandel gibt, der sich überall immer mehr Zeit bei den Leuten. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr, immer wirtschaftlich zu denken. Also die wollen einfach kreativ sein. Das würde ich als einen auch aus deiner Sicht auch sicherlich legitimen Intentionsmotivator sehen. Ich denke, es gibt aber auch ganz andere Motivationen, die ganz banal sind. Also, dass man sich verwirklichen will, dass man sich künstlerisch betätigen will, dass man sich weiterentwickeln will. Oder auch, dass man vielleicht Fuß fassen will und sich auch Richtung kommerziellen Bereich. Ich meine, ja, es gibt sicher auch ein paar Beispiele, wo das sich gut miteinander verwebt und auch Leute Fuß fassen konnten im kommerziellen Bereich. Ja, da gebe ich dir, da bin ich auch gar nicht so einseitig, wie ich das gerade dargestellt habe. Also ich sehe andererseits auch das Hörspielprojekt eben für mich als Chance, um Erfahrung zu sammeln, Referenzen zu sammeln und vielleicht mal Aufträge auch zu bekommen aus der kommerziellen Richtung, wo dann auch mal ich meine Miete von bezahlen kann. Das ist ja klar. Das ist auch spannend. Die ist noch da, die ich nicht mehr haben will, die ist natürlich noch da. Glaubt ihr, dass das Hörspielprojekt ist sowas wie eine Referenzbasis, also für Sprecher, für Cutter, für... Also für mich ist es eher eine Sache, um mich auszuprobieren als Sprecher. Man kann sicherlich Hörbeispiele sehr gut verwenden daraus. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt was ich bei dem und dem Hörspiel mitgesprochen, klar, wenn ich da eine Riesenliste habe, aber sobald ich drunter schreibe, irgendwie freie Hörspiele, dann sagen die Auftraggeber, ach ja, das zählt ja nicht. Wenn ich jetzt, beim 3-Fragezeichen mal mitgesprochen habe, selbst wenn ich da nur einen Satz gesagt habe. Ist das so? Super Referenz. Weißt du das? Ich kann es jetzt nicht wirklich sicher sagen, aber ich meine, ich kenne schon so ein bisschen die Gesetze. Ich meine, habe mich ja hier und da auch schon mal als Sprecher beworben. Ich weiß, welche Referenzen für mich wichtig sind. Und je größer die Firmennamen, umso besser, wenn ich ganz tolle kreative Projekte machen auf der Bühne oder sonst wo. Und ich meine, ich bin ja auch Tonmensch, das ist ja mein Hauptberuf eigentlich. Und ich mache zum Beispiel gar nicht beim Hörspielprojekt mit, weil für mich da zu viel Zeit bei drauf geht, weil ich natürlich auch mein Ohrenblicke-Projekt habe. Das ist so mein Liebhaberding. Das braucht schon genug Zeit. Und ich weiß ja, wie mein Ohrenblicke-Projekt, das funktioniert teilweise schon so ein bisschen als Referenz, aber auch nur teilweise, ne? Weil es natürlich auch ein freies Ding ist und weil ich nicht sagen kann, das hat jetzt was weiß ich, das habe ich jetzt für Siemens gemacht oder sonst was. Und ich glaube, als Sprecher brauchst du schon so ein paar große Namen. Ich glaube nicht, dass man es so pauschalisieren soll. Es mag in deinem Fall so gewesen sein. Ich kenne halt aber auch andere Beispiele, wo ganz klar durch bestimmte Projekte innerhalb unseres Projekts Kontakte entstanden sind. Kontakte auf jeden Fall. Kontakte, ja. Die aber auch weiterführend. Und dann würde ich schon sagen, dass das natürlich eine gewisse Art von Referenz hat. Auf jeden Fall. Also, ich meine jetzt eher bezogen auf Bewerbungen, jetzt, weil wenn ich mich bei sonst wo bewerbe als Werbesprecher oder so. Aber wie ist denn das zum Beispiel, kannst du vielleicht als Admin sagen, wie wird denn das Hörspielprojekt zum Beispiel wahrgenommen von kommerziellen Hörspielfirmen wie Europa oder so, wenn man es jetzt als Referenz angeht? Ist denn das ein Begriff? Lächeln die darüber? Nehmen die das ernst? Das ist schwierig zu messen. Ich denke, einigen ist es ein Begriff, anderen nicht. Also das ist ganz durchwachsen und auch ganz gemischt. Also ich habe immer wieder auch Leute getroffen, denen das gar kein Begriff war. Andere, die wussten sofort Bescheid. Also das ist je nachdem, wie tief du in der Materie bist. Es gibt ja sicherlich Leute, die arbeiten in dem Bereich, hören aber privat überhaupt gar keine Hörspiele und sind dementsprechend überhaupt nicht mit der Materie vertraut. verstehe ich, kann ich nur nachvollziehen. Und dementsprechend, wer dann nicht so tief in der Materie ist, der hat halt auch noch nichts vom Hörspielprojekt gehört oder kennt die Community. Ich denke, generell ist das Feedback schon sehr positiv, weil ja auch registriert wird, dass für das Medium ganz klar was gemacht wird. Das ist schon eine Art von Pflege am Hörspiel selbst. Ja, dann danke ich euch für diesen Diskussionsinput, also dem Nils, dem Jens Ohrenblicker vom Ohrenblicker-Podcast und den Wolfram vom Admin des Hörspielprojekts. Ja, wow, das war der zweite Teil unserer Gruppendiskussion. Und wir wollen die Diskussion mit euch gerne weiterführen, und zwar im Forum. Wir werden dazu einen Beitrag einrichten und werden mal einfach auch den Rest der Diskussion dann noch hinstellen. Und damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Uns hat's wahnsinnig Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat's genauso viel Spaß gemacht. Und weil wir diesbezüglich auch nicht im Dunkeln tappen möchten, bitten wir euch um Feedback. Das Ganze schickt ihr am besten an podcast@hörspielprojekt.de. Leute aus dem Forum können uns natürlich auch direkt eine PN schicken. An den Andi, den Beipack oder an mich. Wenn ihr einfach mal unsere Hörspiele euch anhören wollt, dann geht ihr am besten auf www.hörspielprojekt.de. Da gibt es eine Menge Rubriken, wo ihr drin stöbern könnt. Wenn ihr sogar mitmachen wollt bei unseren Hörspielen, dann geht ihr am besten auf www.hör-talk.de. Das ist praktisch das Forum, in dem wir uns absprechen und Hörspiele planen. Wichtig ist dabei vielleicht noch zu sagen, dass Hör immer mit OE geschrieben wird dabei. Und wir wünschen uns nicht nur Feedback von euch, wir wünschen uns auch Beiträge von euch. Beiträge wie die Soundküche oder die Rezension, die wir heute gehört haben. Was immer euch einfällt, was ihr denkt, das gehört in den Podcast, das würde ich gerne produzieren. Her damit. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt uns einfach per PN oder per E-Mail. Ja, und bedanken müssen wir uns doch auch noch bei ein paar Leuten, die uns bei der ersten Folge geholfen haben. Nämlich da ist Dagmar als Frau Umsatz, Wern Wilke als Pfarrer, Bada für die Soundküche, Marc Schülert für den tollen Werbespot fürs Hörtalk-Wochenende. Noch könnt ihr euch verbindlich anmelden. Und dann gibt's das ganze Podcast-Team, was hinter uns steht. Die Janne, der Jens, der Wolfram und der Andi. Ja, und wir hoffen, ihr seid bei Folge 2 im November wieder dabei, wenn es heißt Hörspielprojekt Podcast. Wir hören uns. Schauen Sie doch! Da draußen! Auf dem Friedhof! Was? Was ist das für ein oranger Schimmer? Beim fallenden Aktienkurs! Was sind das für Gestalten? Vampire! Das Finanzamt! Schlimmer! Das sind freie Hörspielmacher! Sie meinen, das Hörspiel lebt? Totgesagte leben länger. Reden ist Silber, hören ist Gold.